Text 15. Sie hören jetzt ein Telefongespräch zwischen Frau Kofler, einer in Ungarn lebenden Gastlehrerin aus der Schweiz, und Herrn Höpfner von der Budapester Filiale der Deutschen Zentrale für Tourismus. Notieren Sie während des Hörens die Informationen, die Herr Höpfner auf die Fragen von Frau Kofler gibt. Sie hören den Text einmal. Deutsche Zentrale für Tourismus, Budapest, Christian Höpfner. Guten Tag, Herr Höpfner. Mein Name ist Erika Koffler. Ich bin Schweizerin und arbeite zurzeit als Gastlehrerin an einem hiesigen Gymnasium. Ich habe ein paar Fragen an Sie. Worum geht's denn? Ich habe vor, mit ca. 30 Deutschschülern eine einwöchige Klassenreise nach Deutschland zu machen, und zwar nach Bayern. Und da würde ich Ihre Hilfe brauchen. Aber sind Sie dafür überhaupt zuständig? Aber sicher. Meine Aufgabe ist Kundenberatung und Information. Stehen denn Zeitpunkt und Ziel der Reise schon fest? Ja, geplant ist die Woche vom 28. November bis 4. Dezember. Es geht nach Landshut. Aha, Landshut. Schön. Warum gerade dahin? Wegen der geografischen Nähe wollten wir unbedingt nach Bayern. Und in Landshut haben wir in der Jugendherberge eine preisgünstige Unterkunft für uns alle gefunden. Na, ich finde Landshut ohnehin eine gute Wahl. Es ist eine reizvolle Stadt, wenn auch als Reiseziel noch viel zu wenig bekannt. Sie hat deshalb im Reiseführerjargon auch den Beinamen unentdeckte Perle. Dafür werden wir ja hoffentlich ausreichend Zeit haben. Aber der eigentliche Grund meines Anrufs ist die Planung von 4 oder 5 weiteren Tagen. Da wollen wir nämlich von Landshut aus Tagesausflüge unternehmen. Welche Ziele schlagen Sie denn da vor? Mit welchem Verkehrsmittel reisen Sie denn? Mit dem Bus. Die Elternversammlung hat entschieden, dass wir von Ungarn mit dem Bus nach Landshut und zurückfahren. Finde ich eine gute Lösung. Die gibt Ihnen mehr Flexibilität. Nun, ein Ausflugsziel steht für mich auf jeden Fall fest. Die bayerische Landeshauptstadt München, die ja nicht mal 100 Kilometer von Landshut entfernt ist. Wie alt sind Ihre Schüler übrigens? Und was interessiert Sie besonders? Im Durchschnitt sind sie 17 Jahre alt, die Hälfte davon Jungen, und die sind zumeist sehr technikorientiert. Dann empfehle ich Ihnen auf jeden Fall den Besuch des Deutschen Museums, eines der bedeutendsten technisch-naturwissenschaftlichen Museen der Welt, das für junge Menschen so attraktiv ist, weil es im Unterschied zu anderen Museen nicht nur Ausstellungsstücke zeigt, sondern wo die Besucher auch selbst experimentieren und entdecken können. Dadurch werden auch für wenig vorgebildete Laien naturwissenschaftliche und technische Vorgänge verständlich und interessant. Planen Sie dafür aber wenigstens einen halben Tag ein. Das ist aber viel Zeit, wenn man nur einen Tag für München hat. Sie sollten sich überhaupt überlegen, ob Sie nicht besser 2 Tage für München einplanen. Ein Tag ist für diese Stadt einfach zu wenig. Immerhin, sollten Sie aus Zeitmangel auf das Deutsche Museum verzichten müssen, wäre ein gewisser Ersatz das BMW-Museum, ebenfalls ein technisches Museum, das sich allerdings auf die Geschichte des Automobil- und Motorradbaus beschränkt. Der Museumsbau ist auch architektonisch eindrucksvoll, denn er erinnert an den Zylinder eines Automotors. Gleich nebenan liegt übrigens das Olympiastadion mit dem berühmten Zeltdach. Das sollten Sie auch auf keinen Fall verpassen. Und sonst? Welche Sehenswürdigkeiten schlagen Sie sonst vor? Machen Sie auf jeden Fall eine Führung durch die Altstadt mit ihren zahlreichen historischen Gebäuden wie dem Rathaus, der Frauenkirche und anderen herrlichen Kirchen, dem Opernhaus und der königlichen Residenz. Vom zauberhaften Hofgarten hinter der Residenz genießt man einen wunderbaren Blick auf München. Ein idealer Standpunkt zum Filmen und Fotografieren. Da fällt mir etwas Wichtiges ein. Sie reisen ja Ende November, Anfang Dezember, also in der Adventszeit. Und da findet auf dem Münchner Rathausplatz einer der schönsten und größten deutschen Weihnachtsmärkte statt, der in München übrigens Christkindlmarkt heißt. Meinen Schülern, besonders den Jungen, fallen bei München immer die Wörter Bier und Hofbräuhaus ein. Ja, Ein Münchenaufenthalt ohne den Besuch eines Bierkellers ist wie eine Suppe ohne Salz. Die Entscheidung, ob Sie das mit Ihren Schülern riskieren wollen, muss ich natürlich Ihnen überlassen. Übrigens kann man auch in diesen Gaststätten nicht alkoholische Getränke bestellen wie Cola oder Mineralwasser, ohne von den Kellnerinnen ausgelacht zu werden wie früher. Die strengeren Alkoholvorschriften für Autofahrer haben auch in Bayern viele Gewohnheiten verändert. Und außer München, welche Ausflugsziele von Landshut aus wären für Sie vorrangig? Na, auf jeden Fall die Bayerischen Alpen mit den berühmten Königsschlössern. In Frage kommen da in erster Linie Neuschwanstein und Linderhof. Beide wurden im 19. Jahrhundert vom bayerischen König Ludwig II. Erbaut, der auch Märchenkönig genannt wird. Da er bei seinen Bauten seiner etwas verrückt romantischen Leidenschaft für märchenhafte Architektur freien Lauf ließ. Und gibt es eine andere interessante Stadt in erreichbarer Entfernung? Da ist für mich Regensburg ein absolutes Muss. Von Landshut keine 100 Kilometer entfernt ist das mittelalterliche Regensburg an der Donau aus guten Gründen weltbekannt. Ist doch seine ganze Altstadt wie ein Museum der deutschen Geschichte von der Römerzeit bis heute. Eine andere wunderschöne Stadt an der Donau, die Sie als Ungarn unbedingt besuchen sollten, ist Passau. Da könnten Sie auf der Hin- oder Rückreise Halt machen, um das Grab der heiligen Gisela zu besuchen, der Gattin von König Stephan, die ja eine bayerische Prinzessin war, und ihren Lebensabend nach König Stephans Tod im Passauer Kloster Niedernburg verbrachte. Übrigens, an wen könnte ich mich mit einem Antrag auf Reisekostenzuschuss wenden? Die Reise wird ja für einige der Schüler doch etwas teuer. Sehr kompetent bin ich auf diesem Gebiet nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass das Kulturreferat der Stadt Landshut Mittel zur Verfügung stellen könnte, denn schließlich unterstützen Städte oft Besuchergruppen aus Partnerstädten. Versuchen Sie es doch mal dort. Herr Höpfner, haben Sie vielen Dank für die vielen Ratschläge. Jetzt sehe ich schon etwas klarer. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören, Frau Kofler. Und viel Spaß und Erfolg bei der Klassenfahrt.